Gesichter eurer ganzen Kinder. Ohne eine Zukunft wird die Welt einfach nur schlimmer. Regionale Kriege werden zu einem Problem. Und Wirtschaftsinteressen, die dahinter stehen. Die ganzen Bosse in den Scheiß-Chefetagen werden reich. Das heißt Beschäftigung, Sklaven. Du willst deiner kleinen Familie nur etwas Gutes bieten, doch wirst ihre Zukunft in den Dreck für jämmerliche Kräuten. Ich bin zu crazy in meinem scheiß verdammten Hirn. Die Leute hassen mich, obwohl sie mir zuhören. Bin die Stimme des Gewissens, das dich plagt. Und reite ein den Untergang in diesem Jahr. Tage sie gehen und Jahre sie gehen, doch was sie am Ende bekommen, ist ein Teil von dem Teil des Leides erwertet, was durch ihr Dasein begonnen hat. Wurzeln zu schlagen in solchen Ausmaßen, die Gegenmaßnahmen sie werden Vernichtung über die Erde werfen und euch zerstören. Ich habe mich entschlossen, nicht zu aufzugeben, und ich werde dieses Leben auf gänzlich anderen Wegen konfrontiert mit den Problemen von gesellschaftlichen Zwang. Komm sie nicht an mich ran, denn ich bleibe schwer zu fassen wie der Wind, der durch den Himmel streift. Bin ich der, der meine eigene Überzeugung weiter vorantreibt. Komm mir nicht in die Quere, sonst wirst du zermalmt. Ihr seid wie Krankheiten, ich ersticke euch im Keim. Ich bin zu crazy in meinem scheiß verdammten Hirn. Die Leute hassen mich, obwohl sie mir zuhören. Bin die Stimme des Gewissens, das dich plagt. Und leite ein den Untergang in diesem Jahr. Tage sie gehen und Jahre sie gehen, doch was sie am Ende bekommen, ist ein Teil von dem Teil des Leides erwertet, was durch ihr Dasein begonnen hat. Wurzeln zu schlagen in solchen Ausmaßen, die Gegenmaßnahmen sie werden Vernichtung über die Erde werfen und euch